Nach der Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990 war das ganze Land ein großer Transitraum. Während im Westen Deutschlands die Lebensweise und Systeme scheinbar unverändert blieben, erlebte der Osten eine radikale und umfassende Veränderung. Das Zusammentreffen und die Verschmelzung dieser zwei unterschiedlichen Systeme sind prägende Erfahrungen, die jedes Jahr im Oktober und November in unser Bewusstsein zurückkehren. Transitraum, Übergang, das Hörspiel, das wir heute senden, ist eine besonders unterhaltsame, kluge und akribisch erstellte Radiomontage von Marianne Weil. Es bietet nicht nur historisches Originaltonmaterial, vorwiegend von Ereignissen aus dem Jahr 1991, sondern offenbart auch, wie Radioschaffende zu dieser Zeit arbeiteten, mit einer Fülle von Enthusiasmus und unermüdlichem Einsatz. Es stellt ein Stück Zeitgeschichte dar, in dem es Einblicke in das Leben und die Umbrüche in beiden Teilen Deutschlands gibt. Es beleuchtet sowohl die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen als auch das alltägliche Leben der Menschen, die von der Wiedervereinigung beeinflusst wurden. Georg Diedenhofen. Georg Diedenhofen, hat der Abriss schon begonnen? Nein, offensichtlich noch nicht. Und das, obwohl ein Gerüst schon bis auf Kinnhöhe an Lenin hochgezogen worden ist. Und Kinnhöhe, das sind bei dem stattliche 15 Meter, schätze ich mal. Denn 19 Meter ist ja insgesamt hoch. Ja, der... Und dann beginnen ja vielleicht erstmal die Karelien, wa? Sollen die mal drüben ihre Kriegsherren in der Siegesallee abreißen, wenn ihnen das Spaß macht, nicht? Aber sollen sie unsere ja lassen? Und wie machen sie das dann? Ja, sicher. Das ist ein Prozess voller Missverständnisse. Es ist ein permanentes Aneinander-Vorbeireden. Wir werden also die Fugen einschneiden. Es gibt mehrere Techniken. Wir werden einige Techniken probieren, welche nachher am besten wirksam wird. Die Fugen zum Beispiel einschneiden oder anbohren und dann mit Keilen zu arbeiten. Uhr. 19 Minuten nach 7, 7.19 Uhr. 4 Uhr und 15 ist es jetzt auf die Sekunde genau. 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, 18.30 Uhr. 18 Uhr, RIAS 1, tagesaktuell. Das Wetter in Berlin jetzt 7 Grad wolkig, Chemnitz 5 Grad wolkig und Leipzig 7 Grad bedeckt. Die Meldungen. Die Meldungen. Transitraum. Übergang. Radiomontage von Marianne Weil. Liebe Landsleute. Deutschland. Deutschland. Deutschland. Deutschland ist wieder ein vereinigter und souveräner Staat. Nach über 40 bitteren Jahren der Teilung ist Deutschland, unser Vaterland, wieder vereint. 45 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde vor dem einstigen Gebäude des Staatsrates im östlichen Teil der Stadt die Flagge der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik mit Hammer und Zirkel im Ehrenkranz eingeholt. Wir danken Präsident Gorbatschow. Feuerwerkskörper erhellten den mitternächtlichen Himmel. Wir danken insbesondere den Vereinigten Staaten von Amerika. Allen voran Präsident George Bush. Deutschland. Deutschland. Deutschland ist unser Vaterland. Das vereinte Europa, unsere Zukunft. Gott segne unser deutsches Vaterland. Schalk Rottach-Egern am Tegernsee, ein schönes Haus. Ihnen scheint es gut zu gehen, oder? Das ist sehr relativ. Sie wissen sehr genau, dass meine Heimat Berlin ist und dass ich durch Umstände, die Ihnen auch bekannt sind, Herr Engert, jetzt hier in diesem Tegernseer Tal lebe. Das Gut bezieht sich nur so weit, dass ich hier Gelegenheit habe, über vieles nachzudenken. Aber ansonsten ist die innerliche Ruhe noch nicht eingekehrt. Warum nicht? Weil man 40 Jahre eigenes Leben nicht abtun kann wie einen alten Mantel. Ich möchte mich nicht zu denen rechnen, die die Vergangenheit abtun und sagen, es war eben so und jetzt ab morgen fängt eine neue Zukunft an. Das wäre zu einfach und... Alexander Schalk. Alexander Schalk Golodkowski. Schalk Golodkowski. Wer war dieser Mann? Ja, er war bisher nur Insidern bekannt, als eine Figur zwischen oder hinter den Kulissen des DDR-Handels, der DDR-Außenwirtschaft. Und er ist erst jetzt, also durch die bekannten Ereignisse, bekannt geworden, an die Öffentlichkeit getreten. Und der einstige Stasi-Oberst, der frühere Devisenbeschaffer, der 58-jährige 2-Zentner- und 2-Meter-Mann, Schalk Golodkowski. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Milliarden oder wahrscheinlich sogar Millionen, Billionen, nämlich noch mehr als Milliarden, wirklich in der Schweiz schwarz auf irgendwelchen Konten sind. Es geht um einen Mann, der Milliardensummen durch den eisernen Vorhang hin und her jongliert haben soll, der angeblich Waffenkisten von einem Diktator zum anderen transportiert, Kunstsammlern ihre wertvollsten Stücke geraubt und Agenten in allen Lagern gehabt haben soll. Wahrscheinlich werden Sie auch ganz schön sauer werden, wenn Sie den Namen Schalk Golodkowski hören und gleichzeitig daran denken, dass dieser kriminelle Ex-DDR-Devisenbeschaffer unbehelligt im Süden unseres Landes... Er sitzt nicht im Gefängnis wie Mielke und Mitter, steht nicht vor Gericht wie Harry Tisch, musste nicht nach Moskau verschwinden wie Erich Honecker. Diese Tatsache hat immer wieder zu Spekulationen Anlass gegeben, Schalk werde von der Bundesregierung oder der westdeutschen Justiz gedeckt. Und man heute weiß, dass eine Nomenklatura, also eine Führungsschicht in der DDR, der Bevölkerung Wasser gepredigt hat, aber selber kräftig Wein getrunken. Dass das einfache Menschen empört, dafür habe ich Verständnis. Hat Sie das früher empört? Haben Sie sich das vorstellen können? Wissen Sie, ich war in diesem System fest eingebunden. Ich habe bedingungslos diesem System gedient, habe weisungsgemäß meine Aufgaben durchgeführt und habe das, wie ich das am Anfang schon sagte, mit Leidenschaft gemacht. Und ich glaube, aus heutiger Sicht würde man vielleicht das eine oder andere anders beurteilen. Aber ich muss doch um Fairness bitten, dass ich in einer Zeit gehandelt habe, wo die DDR existierte und wo auch der Status der DDR, die innere Ordnung, die Machtverhältnisse so eindeutig waren, dass man dort entweder in diesem System seine Funktion wahrgenommen hat oder sich verabschieden hätte müssen. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Hier sind es Rundschau 6.09 Uhr, das Deutschlandwetter. Berlin minus 5 Grad, Höchste des Tages 2 Grad, Schneefall. Schneefall in Dresden minus 5, Schneefall in Erfurt minus 7 Grad, Frankfurt am Main minus 4, ebenfalls Schneefall. Hamburg minus 2, wolkig, Hannover minus 2, bedeckt. Bedeckt in Köln, da sind nur 0 Grad, München minus 7 Grad und Schneefall, Schneefall in Nürnberg minus 8 Grad sogar, Stuttgart minus 4, Schneefall, Schneefall Warnemünde minus 5 Grad. Und hier bei uns in Oberwiesenthal, wo heute die RIAS 1 Rundschau zu Gast ist, Schneefall und minus 12 Grad. Zurzeit ein deutsches Wintermärchen. Krieg am Golf. Vor 4 Stunden haben die USA den Irak angegriffen. Amerikanische Flugzeuge bombardieren Ziele im Irak und in Kuwait. US-Verteidigungsminister Cheney hat vor gut einer Stunde gesagt, die Aktion laufe besser als erwartet. Soeben kommt noch eine Meldung vom Fernsehsender CNN. Die irakische Elitetruppe, Republikanische Garde, soll weitgehend ausgeschaltet sein, die irakische Luftwaffe verheerend getroffen. 9 nach 13 Uhr. Mit der Rundschau am Sonntag machen wir nun einen freilich nicht ganz ungetrübten Ausflug nach Werder. Dort, wo jedes Frühjahr das berühmt-berüchtigte Baumblütenfest stattfindet. Oder sollte man besser sagen, stattfand. Denn die Obstanbaufläche wird drastisch verkleinert. Inzwischen wurde mit der Rodung begonnen. Sie trifft hauptsächlich Apfelbäume. Circa 1 Million Bäume werden gefällt. Die Aktion hat im November begonnen und die Genossenschaftsmitglieder haben sich offensichtlich schon damit abgefunden. Jetzt geht es nur noch um das Wie. Zuerst sollen die Bäume mit großen Caterpillars mitsamt Wurzel ausgebuddelt und zusammengeschoben werden, dann auf riesigen Scheiterhaufen verbrannt. Überwindung alter Strukturen, das zielt nicht zuletzt auf diejenigen Forstbediensteten, die in der Schorfheide, Erich Honeckers bevorzugtem Jagdgebiet, das Sagen hatten. Dort vor allem will man den alten SED- und Stasi-Seilschaften das Weitwerk legen. Und neue Strukturen aufzubauen, das meint vor allem den Versuch, die Forstwirtschaft in den neuen Ländern nach dem Vorbild der alten Bundesrepublik zu organisieren. Wir wissen ganz genau, wie es in den Wäldern im Lande Brandenburg aussieht. Die Vergleiche mit den anderen Ländern der Bundesrepublik können nicht herangezogen werden. Die Bestandssituation lässt es zu, dass sämtliche Arbeitsplätze erhalten werden können, dass die Kollegen... Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Thema heute die Landwirtschaft. Pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien? Was kommt nach der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft? Diese Frage wurde vor einem Jahr gestellt. Heute müsste sie anders lauten. Was kommt nach dem Konkurs der Landwirtschaft überhaupt? Das Ziel der Westdeutschen Berufsvertretung ist die weitgehende Ausschaltung der östlichen Konkurrenz. Ich hatte noch nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Aber wenn Sie meinen, dass ich sehr drastisch bin, es braucht eine Weile, ehe man mich aus der Reserve lockt. Aber ich habe es satt, ewig dem Bettler und Bittsteller zu spielen. Wenn man diese Landwirtschaft nicht mehr hochkommen lassen will, möglicherweise als Konkurrenz ansieht, dann soll man uns das sagen. Und hiermit eröffnen wir die vierte Runde. Zwar zum Thema Bauern legen ohne Waffen. Mit dem Untertitel vom Leibeigenen über den kollektivierten Bauern zum bodenlosen freien Knecht. Am Tisch kniet der LPG und KKG-Gesellschafter Otto Zinke, ihm gegenüber der Agrarmulti Gundolf Freier von Rimmenzahn. Ja. So, sagen Sie mal, Zinke, also für Ihre Gesellschafteranteile an der ehemaligen LPG, ein paar Äcker, die da auch sind, meine, wenn wir Ihnen natürlich was anbieten, nicht? Da werfen wir schon mal einen Betrag hin, hä? Ja, sagen wir 500 Mark. Da schüttelt er den Kopf, der Zinke. Das liebe ich mir. Ich mag so Männer, die sich nicht kleinkriegen lassen. Der deutsche Bauer immer im Widerstand, immer drauf auf die Ausbeuter. 600? Auch nicht. Ja, jetzt gefällt er mir ja immer besser, der Zinke, der Otto. Immer besser gefällt er mir. 625 ist mein letztes Angebot. Auch noch nicht. Also das war jetzt ein Fehler, Zinke. Das war jetzt ein Fehler. Den Kommentar dazu spricht heute Richard von Weizsäcker von der Veranda des Freiherrn von Heremanns. Liebe Landleute, Bescheidenheit, Verständnisbereitschaft und Augenmaß markieren den Weg zu einer neuen deutschen, menschlicheren Gesellschaft. Gemeinsinn und das Vertrauen in Grund und Boden sind der Dachstuhl jener christlichen Raststätte, in der zukünftig Ost und West gemeinsam innere Einkehr halten. Er meint das Hermsdorfer Kreuz. Bitte? DT64. Take 5. Kapitel 11. Die ersten 10 Kämpfe vergessen. Versuch Nummer 4 auf Bockenpapier ist. Und kein Pfennig wert. Dasselbe Lärm in der gleichen Stadt. Jeden Tag aufs eigene Klo. Und mittags noch vom Frühstück satt. Oder war's nicht so? Bücher dieser Art langweilen mich und machen mich schlapp. Die Kritiker sind nicht zimperlich und schießen mich ab. Die schießen mich ab. Die schießen mich. Die schießen mich ab. Fünf Uhr. Rias aktuell. Der Krieg am Golf soll in einer Stunde zu Ende sein. Das hat US-Präsident Bush vor 2 Stunden in einer Ansprache an die Nation gesagt. This is a victory for the United Nations, for all mankind, for the rule of law. Formell und endgültig wird der Waffenstillstand erst, wenn Irak vor allem alle Kriegsgefangenen und alle entführten Kuwaitis freilässt und alle UN-Resolutionen anerkennt, auch die Pflicht zu Schadenersatz. Saddam ist besiegt, das irakische Volk ist aufgefordert, wieder Mitglied der Weltgemeinschaft zu werden, sagte der Präsident. Was er nicht sagte, aber meinte, ohne Saddam Hussein. Klaus Kleber, Washington. Themenwechsel. Erich Honecker. Margot und Erich Honecker. Erich und Margot Honecker. Erich und Margot Honecker. Der frühere Staats- und Parteichef der DDR, Erich Honecker, ist auf der Flucht. Er irrt herum im Transitraum der deutschen Wiedervereinigung. Im Herbst 1989 war er aus allen Ämtern gejagt und aus der prominenten Siedlung Wandlitz vertrieben worden. Anfang 1990 fand er Zuflucht beim evangelischen Pfarrer Holmer im Lobetal. Als dort die Situation unhaltbar wurde, zog er sich auf das Gelände des sowjetischen Militärkrankenhauses in Belitz zurück. Belitz, Belitz, Belitz. Belitz bei Potsdam. Seit Wochen fordert die deutsche Justiz vergeblich die Überstellung Honeckers, denn sie will ihn vor Gericht stellen. Bonn will Honecker zurück. Die deutsche Justiz kommt einfach nicht an ihn heran. Um 16.31 Uhr erhielten wir eine Eilmeldung. Honecker in Moskau. Erich Honecker und seine Frau Margot sind nicht mehr in Berlin. Von den sowjetischen Streitkräften ist er bereits gestern klammheimlich nach Moskau gebracht worden. Der Grund: die angebliche Verschlechterung seines Gesundheitszustandes. Von Nierenproblemen war die Rede. Aus Bonn gab es dazu heftige Proteste. Die Bundesregierung erwartet, dass Herr Honecker unverzüglich nach Deutschland zurückverbracht und den deutschen Behörden überstellt wird. Regierungssprecher Dieter Vogel im RIAS. Wir haben dem sowjetischen Botschafter heute Abend mitgeteilt, dass die Bundesregierung dies als einen Verstoß ansieht gegen den deutsch-sowjetischen Truppenvertrag und auch als einen Verstoß gegen Völkerrecht. Und wir haben die sowjetische Botschaft ja auch aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die sowjetische Regierung Herrn Honecker unverzüglich nach Deutschland zurücktransportiert. Es gibt natürlich nicht die Möglichkeit, Herrn Honecker mit Gewalt oder anderen Dingen herauszuholen. Daran denkt auch niemand. Es gibt nur den diplomatischen Protest und die energische diplomatische Aufforderung, Herrn Honecker zurückzuschicken. Vielleicht versteht es der Mann oder die Frau draußen nicht so ganz. Warum war es, fragt man sich vielleicht, nicht möglich, diesen Auslieferung, also das Flugzeug zu stoppen, den Militärtransport zu stoppen? Wir haben Polizei, wir haben Militär und wenn so illegal gehandelt wird, muss man doch was tun. Ich glaube, mit Militär hätte man da nun wirklich nichts machen können. Außerdem hat die Sowjetunion als eine Macht, die immer noch Truppen in Deutschland unterhält, natürlich auch gewisse Rechte. Wir hätten da nicht einfach ein Flugzeug stoppen können. Ist es eigentlich realistisch, wenn die Bundesregierung jetzt fordert, Honecker müsse wieder überstellt werden? Naja, ich höre nicht nur an Ihrem Unterton, sondern an vielen Fragen in der Bevölkerung, dass man das nur noch für ein diplomatisches Spiel hält. Ich hoffe, dass es sich nicht so verhält. Wie Sie wissen, ist uns Erich Honecker abhanden gekommen. Wir haben auch eine Stellungnahme des sowjetischen Außenministeriums bekommen. Wir haben nämlich vorhin telefonische Verbindung gehabt mit dem stellvertretenden Leiter der Hauptabteilung Information des sowjetischen Außenministeriums, Sevolotschowa. Ein Telefonat, das unter äußerst schlechten technischen Voraussetzungen zustande kam. Wir haben es aufgezeichnet und werden Ihnen die Antworten also jetzt einspielen. Zunächst einmal fragte ich ihn, ob das denn die Sowjetunion nötig hatte, eine solche Nacht- und Nebelaktion. Also ich möchte Folgendes sagen. Es handelt sich um einen humanitären Fall. Der Mann ist schwer krank, sehr schwer krank. Und jetzt also, haben wir die letzte Information bekommen, dass also die Ärzte hier in Moskau schon gesagt haben, er braucht eine dringende, spezielle Behandlung, die nicht möglich war dort in Delhi. Also das ist eine Seite. Zweite Seite, also ich als Dienst möchte jetzt in Erinnerung bringen, Grundlagenvertrag zwischen beiden deutschen Staaten von 1972. Also jede Seite erkennt an Hoheitsgewalt jeder anderen Seite. Sie haben einen Grundlagenvertrag mit der DDR gehabt von 1972, wo steht, jede Seite hat Hoheitsgewalt. Auf seinem Territorium, auf ihrem Territorium. Und Honecker war Nummer eins auf seinem Territorium. Haben Sie verstanden? Das war sie, die Stellungnahme des stellvertretenden Leiters der Hauptabteilung Information des sowjetischen Außenministers, Sevolotschowa heißt er. Wir haben das Ganze vor etwa einer Stunde aufgezeichnet. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no. Die Geschichte, wie es zu der übergroßen Verschmutzung der Elbe kam, liest sich wie ein Krimi. Langanhaltender Regen und Tauwetter im Frühjahr 1987. Die Elbe führt Hochwasser, für die gesamten Elbauen wird Land untergemeldet. Ein Störfall in der Stromversorgung legt für 3 Minuten die alte Kläranlage Dresden-Kaditz lahm. Diese kurze Zeit reicht aus, um die 1910 errichtete Anlage zu überfluten, Totalschaden. Und nun geschieht das Unfassbare. In den folgenden Jahren findet in der sächsischen Metropole keine Abwässerklärung mehr statt. Die Abwässer von 560.000 Menschen in der Region, von kleinen und großen Industriebetrieben, fließen ungeklärt in die Elbe, die zum Giftstrom Europas wurde. Zum ersten Jahrestag der Währungs- und Sozialunion war die Rundschau RIAS 1 zu Gast in Wien. Ist das nicht schön? Zu guter Letzt geht was schief. Das freut mich so richtig, denn es lief alles so präzise ab. Kein Wunder, Carl Zeiss, das ist ein Name, der verpflichtet. Kennen Sie den noch? Den Witz aus alten DDR-Zeiten von dem Sammler in USA, der von jenem seltsamen Auto namens Trabant im fernen East Germany hört, dann sofort ans Werk in Zwickau telegrafiert und um ein Exemplar bittet? Umgehend und außer der Reihe erhält er auch seinen gewünschten Duroplast-Bomber und kabelt erfreut zurück. Danke für Modell. Wann kommt Auto? 5:45 Uhr, 15 Minuten vor 6. Abwicklung. Das Wort ist weder vom Klang noch viel weniger von seiner Bedeutung her ein besonders sympathisches Wort und doch auf dem besten Weg zu einem der meistgebrauchten Wörter 1991 zu werden. Manchmal spricht man dann auch unter Vermeidung jenes Wortes von Umgestaltung. Wo immer wir in den 5 neuen Bundesländern nachgefragt haben beim Wort Treuhand, hörten wir immer Wutverärgerung und eine Menge Amtsschimmelgeschichten. Und wir hörten auch, die Treuhand, die sei das letzte Kombinat der DDR, das schleunigst abgewickelt werden sollte. Aber wir vom RIAS sollten wohl sachlich bleiben und nach Ergebnissen fragen. Der Aufsichtsrat der Tagkraft Schwermaschinenbau AG in Leipzig hat vor wenigen Tagen beschlossen, bis Ende 1993 muss die Gesamtzahl der Mitarbeiter von rund 27.000 auf etwa 7.000 reduziert werden. Fachleute sehen 2/3 der industriellen Arbeitsplätze in der früheren DDR als bedroht an. Wenn die Tagkraft-Erfahrungen typisch sind, dann wird es hier im industriellen Sektor Sachsens eine Arbeitslosigkeit von weit über 50% geben. Es wird noch schlimmer kommen, denn den Schiffsbauern steht das Wasser bis zum Hals. Feuerwehrleute und Schulhausmeister, Altenpflegerinnen und Stewardessen der Interflug, Arbeiter aus den Seereedereien und Busfahrer im Osten. In allen ist eines gemeinsam, es herrscht Angst, Angst vor Arbeitslosigkeit. Ich darf Ihnen das bloß mal am Beispiel Brandenburg erläutern. Die Arbeitslosenzahlen bei uns 128.000, das sind 8,8%, das würde zur Not noch gehen. Aber da wir 300.000 Kurzarbeiter dazu haben, haben wir also zwischen 25% und 30% Menschen mit unzureichender Arbeit, jetzt schon in Brandenburg. Das heißt, wir haben zum Teil jetzt schon Ortschaften, wo 40% Arbeitslose sind. Außerdem... In Altenburg die Skatfabrik, in Eisenach der Wartburg. Die Wessis, die machen das Zeug fertig. In Erfurt Mikroelektronik, in Unterwellenborn die Maxhütte. Wir Ostneger grüßen unsere Apartheid-Regierung in Bonn. Und seht das nämlich hier wirklich so wie zweite Kategorie. Ich gehe ab Mai nach Helgoland, also ich hau hier ab. Endmontagehalle. Am Rand des Montagebandes Arbeiter in den Händen weiße Fragebögen für Bewerbungen. Also ich habe mich jetzt um Arbeit bemüht, ich habe vier Anträge laufen. Das Beste draus machen, anders geht's nicht. Sein Kollege, zwei Autos weiter, zerknüllt plötzlich den Papierbogen. Wütend, frustriert, eher noch aus Hilflosigkeit. Ich werde jetzt hier 55 Jahre, 40 Jahre im Betrieb, da gibt's überhaupt keine Frage, Stimmungslage, Arschtritt, Feierabend, das war's, das war mein Leben. Für nichts, für was? Für was habe ich überhaupt gearbeitet 40 Jahre lang, frage ich mich. Ohne irgendwas zu Schulden kommen lassen, ohne Bonze, ohne sonst eine Vergangenheit. Und jetzt plötzlich Schluss. Wohin arbeiten, wohin ich Rente kriege. Vom Kaufhaus setzen, Bettler. Das war's. Zwei Frauen stehen daneben. Sie beobachten die Szene, nicken zustimmend. Eine sagt: Was soll ich mich da bewerben? Wo soll ich mich bewerben? Für was soll ich mich umschulen lassen? Für was? Nach der Rechnung der Treuhand muss jeder Wartburg, der vom Band läuft, mit rund 7.000 Mark subventioniert werden. Aufs laufende Jahr gerechnet ein Zuschuss von rund 220 Millionen Mark. Ein Gutachten von der Commerzbank kommt jedoch zu ganz anderen Zahlen. Die Bank hat alle Kosten für Sozialbänne, Arbeitslosengeld und Sozialhilfe addiert. Ergebnis: Der Produktionsstopp kostet rund 120 Millionen Mark mehr. Der Unterschied: Die Bilanz der Treuhand bleibt sauber. Arbeitslosengeld und Sozialhilfe zahlen andere. Das Bündnis 90 gewinnt der Lage immerhin noch schwarzen Humor ab. Im Begleittext seiner Lageeinschätzung verrät die Bürgerbewegung den neuesten Witz. Zwei Ossis treffen sich auf der Arbeit. Ach, wie gerne wäre ich im Club der Millionäre. Doch da kommt man nicht so ohne weiteres rein. Da muss man schon Erfinder oder Schwerverbrecher sein. Schleicher vielleicht oder ein Lottogewinn, mehr Möglichkeiten sind da nicht drin. Au. Au. Sind Sie Mitglied oder ohne, sonst kommen Sie hier nicht rein, sagt der Türsteher vorm Ritz. Zeit zum Aufstehen. 6.51 Uhr, 9 Minuten sind es noch bis 7 Uhr. RS1 hat nämlich von einem Skandal auf dem Spielfeld zu berichten, also bitte aufpassen. Zoff gibt es nämlich immer wieder in der Amateur-Fußball-Oberliga. Da beschimpfen sich gegenseitig die Spieler und die Westschiedsrichter sollen angeblich die Ostmannschaften verpfeifen. Die Meldungen. Helmut Kohl verliert pro Tag 1 Pfund. In den ersten 6 Tagen seiner Osterfastenkur ist der Kanzler 3 Kilo leichter geworden. Der Streit um Änderung der Straßennamen. Pardon. Was sind denn das vor allem für Straßennamen, deren man sich da wieder entledigen möchte? Für den vietnamesischen Revolutionär Ho Chi Minh sieht es ausgesprochen schlecht aus. Ja, selbstverständlich sollte man diese kommunistischen Namen abschaffen. Also die Namen der ehemaligen Kommunisten. Aber ich bin der Meinung, Marx könnte bleiben. Warum aber die Allee der Kosmonauten nun Springfuhlallee heißen soll, bleibt mir unklar. Sollte womöglich das Wort Kosmonaut an sich vorbelastet sein? Es ist die ehemalige DDR. Es ist jede Art von Konkurrenz, die da abgewickelt werden soll. Nach dem Motto, wenn West-Berlin schon einen Zoo besitzt, wozu brauchen wir dann in Ost-Berlin noch einen Tierpark? Schlagabtausch im Bundestag. Bei der Debatte um den 400-Milliarden-Haushalt 91 hat es heftige Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Opposition gegeben. Das Wort zur Einbringung des Haushalts hat der Bundesminister der Finanzen, Herr Dr. Weigel. Die Wiedervereinigung ist nicht zum Nulltarif zu haben. Richtig? Ich wusste gar nicht, dass Sie in der Früh schon so lebendig sind. Auch Gelächter kann über die Richtigkeit dieses Satzes nicht hinwegtäuschen. Außer falschen Prognosen und Gelächter haben Sie auch zur Wiedervereinigung im ökonomischen Bereich relativ wenig beigetragen. Und wenn es nach Ihrem Kanzlerkandidat gegangen wäre, dann hätten wir heute die Wiedervereinigung nicht in Deutschland, meine sehr verehrten Damen und Herren. Richtig ist, niemand konnte im letzten Jahr und niemand kann heute die Gesamtinvestitionen für den vollen Anschluss der neuen Bundesländer an die Wirtschaftskraft des westlichen Teils Deutschlands beziffern. Niemand kann voraussagen, was die Kosten dieser Wiedervereinigung ausmachen. Niemand konnte das voraussagen. Herr Dube, ich fordere Sie auf, dass jetzt Herr Weigel reden kann. Wenn die Ausgaben für den Golfkrieg nicht auf uns zugekommen wären, hätten wir in 91 die Steuern auch nicht erhöht. Das ist die Wahrheit. Das Wort hat jetzt der Ministerpräsident des Saarlandes, Herr Lafontaine. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muss schon zugeben, es macht mir Vergnügen, heute vor Ihnen zu sprechen. Da redet die ganze deutsche Öffentlichkeit seit Wochen über die Steuerlüge. Da ist klar, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger empört sind über die Vorgehensweise der Bundesregierung. Da gibt es einzelne Mitglieder der Bundesregierung, die erklären nun mehr und mehr, wir haben uns geirrt. Und der dritte Herr Bundesfinanzminister hier vor das Plenum sagt, April, April, wir haben uns nicht geirrt, die Steuern werden nur wegen Golf erhöht. Und im Übrigen ist das Ganze noch sozial ausgewogen. So viel Frechheit auf einmal hat man selten erlebt in diesem Hause. Aber Sie waren ja, Herr Bundesfinanzminister, schon immer stark, wenn es um Sprüche ging. Sie standen vor einigen Wochen hier und erklärten vor der Wahl, wenn Herr Lafontaine in den letzten 12 Monaten Regierungsverantwortung in Deutschland gehabt hätte, dann stünden wir jetzt vor einer finanz- und wirtschaftspolitischen Katastrophe. Lieber Herr Weigel, meine verehrten Damen und Herren von der CDU, Sie machen mir wirklich Vergnügen. Ich muss Ihnen sagen, so gründlich wie Sie selber im Verein mit dem Bundeskanzler diese Katastrophe herbeigeführt haben, so gründlich hätte ich es nie und nimmer geschafft. Das muss ich ohne jede Einschränkung sagen. Herr Oratz, wie Kamillentee für meine Freundin und mich. Nee, Harvey, nicht noch mal Kamille. Mir ist schon ganz plemprig im Magen. So viel Gesundheit verträgt mein Innenleben nicht. Wir können ja auch zur Abwechslung mal Pfefferminztee. Ne, Herr Oberst, will Pfefferminztee. Können wir nicht wenigstens Pfefferminzlikör? Da macht mein Guru nicht mit. Dein wer? Mein Guru. Alkohol ist uns verboten. Dein Guru? Sag mal, wisst ihr nicht, was ein Guru ist? Nee. Ja, ein Guru. Das ist so eine Art Parteisekretär. Auf der Religionsebene. Einer, der dir sagt, wo es lang geht, sozusagen die höhere Linie. Herbie, du konntest doch Parteisekretär nie leiden. Konnte ich auch nicht. Aber jetzt, wo er weg ist, ist da irgendwie so ein Loch. Ja, was denn für ein Loch? Das Loch, das in mir ist, seit wir keinen Sozialismus mehr haben. Na, warum willst du denn das füllen? Wir sind doch froh, dass der weg ist. Ja, schon, aber so irgendwie so trist, wenn du so vor dein schwarzes Loch in dir stehst und kiekst drin und da ist nichts. Also in mir ist kein Loch, ja, nicht, weil du nie so ein durchgeistigter Mensch warst wie ich. Früher, da hatte doch unser Leben einen Halt. Das war das Kollektiv. Ja. Weißt du noch, wie wir immer zusammengekluckt haben und uns ausgekotzt haben, wie beschissen alles ist? Und nicht darfst du, nicht kannst du, nicht bist du, nicht sollst du. Und dann haben wir ihn gesoffen und noch ihn, bis wir ganz betrunken waren und uns nur noch leid getan haben. Aber im Kollektiv. Mensch, Rosi, weißt du noch, wie ich die Bullen in der Keibelstraße ausgetrickst hab? Und die Hirnis, die haben mir einen Pass zu Tante Ernas Beerdigung ersten Grades gegeben. Und die war nicht mal dritten Grad und Mops wie die. Kinder, war das ein Gefühl, als ich den Pass in der Hand hatte. Und ihr habt in der Kneipe um die Ecke auf mir gewartet. Das war schön. Aber Herbie, jetzt kannst du immer fahren. Und überall hin. Du so ja Paris kannst du. Ja, aber das Gefühl ist nicht mehr so wie früher. Siehst du, da ist es wieder, dieses schwarze Loch. Jetzt sag mir mal bitte, wo bei Paris ein Loch ist, ja? Wo ist denn da ein Loch? Sag mal, verstehst du mir wirklich nicht? Versteh ich nicht. Ach Mensch, wenn ich früher zu Tante Ernas nicht Beerdigung nach Kreuzberg gefahren bin und die kam zurück, da haben da die Kumpels gesagt, ach Kreuzberg, erzähl doch mal. Wenn ich heute sage, ich war in Paris, dann sagen die doch höchstens so und, ich war Malediven. Also, wo waren wir doch gleich stehen geblieben? Richtig, beim Streit der beiden Herren Bundesminister. Zu ihrer Erinnerung, der Bundeswirtschaftsminister Jürgen Möllemann gibt der Entschädigung vor der Rückgabe enteigneten Besitzes in der früheren DDR den Vorzug. Und der Bundesjustizminister Klaus Kinkel pocht auf der Einhaltung eines Prinzips, auf die Sicherung des Eigentumsrechts. Das habe Priorität. Abwicklung. Abwicklung. Warteschleife. Abwicklung. Warteschleife. Umgestaltung. Es geht um Arbeit. Die Menschen wollen Arbeit. Nicht Sozialpläne. Sozialpläne sind Ersatz. Arbeit ist der Mittelpunkt. Rückgabe vor Entschädigung. Nur so könne der Rechtsfriede dauerhaft gesichert werden. Schön wär's. Wir fordern die westdeutschen Unternehmer auf, hier in diesem Teil des Landes einen Teil ihrer Gewinne zu investieren. Keiner weiß, was wem gehört und das Chaos ist komplett. Die Versicherungsvertreter, die Gebrauchtwagenhändler, die Bierbrauereien und so weiter und so fort, sie alle kassierten auf die Schnelle bei den Ostdeutschen ab. Reale Hilfe war dies nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Vollkommen aussichtslos. Marktwirtschaft ist eine schöne Sache. Aber wo bleiben wir? Und vor allen Dingen, was macht die Landesregierung und die Bundesregierung? Gegen das, was in allen Zeitungen steht, rote Seilschaften und so weiter. Wir haben sie alle noch, von A bis Z, von Auge bis C, wie sie alle heißen. Wir kennen sie alle noch von früher. Wenn ich heute wieder im Werk gewesen bin, ich habe sie alle wieder gesehen. Parteisekretäre, Kampfgruppenkommandeure und so weiter. Der Arbeiter geht mit 57 in der Frührente, die Kampfgruppenkommandeure laufen mit 63 rum fürs Blumenholen. Ganz traurig ist das. Ich bin 36 Jahre in dem Betrieb und jetzt kommt das aus. Naja, und dann bleiben wir zu Hause. Und was dann kommt, das wissen wir noch nicht. Die meiste Zeit gebe ich ehrlich zu saufig, ja, weil du hier nichts mehr machen kannst. Hier kannst du wirklich nichts mehr machen. So ist es nämlich. So wie das Wetter, so schlug auch die Stimmung um. Beim Besuch von Bundeskanzler Kohl in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Hey, Mut, versteck dich nicht! Die Stimmung wurde aggressiv, vor allem durch Demonstranten aus der örtlichen autonomen Szene. Dann schalteten sich alle Kameras und Mikrofone ein. Der Vorsitzende nahm das Wort und spann den Faden weiter. Ich habe ganz bewusst einen Tag nach meiner Rückkehr, also ein paar Ferientagen über die Osterzeit, Erfurt und Thüringen zum Ort meines ersten Besuches gewählt, weil ich ja zu Beginn des vergangenen Jahres, Beginn des Wahlkampfs der Volkskammerwahl hier in Erfurt Domberg meine erste große Kundgebung abgehalten habe. Und ich will noch einmal deutlich machen, dass ich Wort für Wort die These aus dieser Kundgebung hier heute wiederholen möchte, dass wir in 3, 4, 5 Jahren die neuen Bundesländer in blühende Landschaften gestalten werden. Kaum näherte sich Helmut Kohl dem Rathaus, setzte ein Pfeifkonzert ein, skandierten Jugendliche Lügner, Lügner, flogen Eier, detonierte eine Leuchtrakete in der Menge. Wenn der Kohl damals nicht gesagt hätte, euch wird es allen besser gehen, ne? Sondern die Wahrheit vielleicht sogar, ne? Ja. Das hätte ja sein können. Das hätte ihm gar nichts genützt. Dann wäre er heute nicht Bundeskanzler. Dem Lafontaine hätte es aber auch nichts genützt, denn dann wäre er heute Bundeskanzler. Den Gefallen hat ihm der Kohl nicht getan. Weil schlau, wie der Helmut ist, ne? Hat er mal schön sauber gelogen. Nee, der hat nicht gelogen. Der hat gelogen. Nee, das ist ein Klischee. Nein, das ist wirklich ein Klischee. Nein, der hat gelogen. Man sieht Helmut Kohl und sagt sofort, er lügt. Das ist Quatsch. Nein, das ist ein Klischee. Nein, das ist nicht wahr. Kann das beweisen. Der hat gesagt, es wird allen besser gehen, nur geht's allen schlechter. Hat er gelogen. Das ist doch wohl klar, oder was oder wie. Nein, das ist Quatsch. Er hat ihm nicht gelogen. Weil ein Kanzler hat sich nicht an die Wahrheit zu halten, sondern an die Verfassung. Und in der Verfassung steht, alle Gewalt geht vom Volke aus. Und also das heißt mit anderen Worten, der Kanzler muss machen, was das Volk will. Und das Volk hat gesagt, du hast zu tun, was wir wollen, und wir wollen, dass es uns besser geht, und du sagst das auch, und er hat das gesagt. Okay, also hat er sich dem Willen des Volkes gebeugt. Der andere, der das nicht gemacht hat, der ist auf demokratischen Wege eben nicht gewählt worden. Und wenn das Volk heute behauptet, dass es ihm nicht besser geht, dann lügt das Volk. Gut. Auch getrennt d'accord. Wir passen in die gleichen Schuhe, was ich auch träume oder tu. Ich bin ganz ich bin ganz du. Du bist mein junges, altes Ich. Ich investiere mich in dich. Du bist die Hoffnung, die mich treibt. Du bist die Liebe, die mir bleibt, wenn andere Lieben längst vergangen sind, mein Kind. Gleißende Scheinwerfer, flackerndes Blaulicht und überall Polizeikontrollen. Der Düsseldorfer Vorort Oberkassel gleicht einer Festung. Treuhandchef Rohwetter in seiner Wohnung in Düsseldorf ermordet. Die Polizeiauskünfte zum Tathergang sind knapp. Mehrere Schüsse sollen es gewesen sein, die der oder die Täter aus knapp 20 Meter Entfernung von der gegenüberliegenden Straßenseite aus abgegeben haben. Die Kugel durchschlug die Fensterscheibe des Arbeitszimmers im ersten Stock, in dem sich der Treuhandchef und seine Frau gegen 23.30 Uhr aufhielten. Trotz sofort eingeleiteter Ringfahndung gibt es im Moment noch keine Hinweise auf den oder die Mörder von Detlef Rohwetter. Marie Sagenschneider hat sich auf dem Alexanderplatz umgehört. Ich wusste gar nicht, dass der in Düsseldorf wohnt. Ich dachte, der ist hier von Berlin. Also ich finde es toll. Ich kann nicht verstehen, dass es Elemente gibt, die seinen Tod bewerkstelligt haben. Jedenfalls sind das Elemente, die man auch hier in der ehemaligen DDR ausrotten sollte. Ich weiß nicht, hat er verdient. Was der hier mit uns treibt und was alles hier so passiert, ich finde das nicht in Ordnung. Die ganzen Leute werden arbeitslos, wissen nicht warum. Also ich muss sagen, ich habe da kein Mitleid. Gut, Mord musste vielleicht nicht gerade sein, aber... Ja, ich hab's beinahe erwartet. Nachdem was hier angerichtet wurde, ist das ja kein Wunder. Ja, ich bin gegen individuellen Terror. Aber ich sage, für mich ist es irgendwo selbstverständlich gewesen. Ich will nicht sagen Schadenfreude, ich habe es einfach erwartet. bei den Spannungen, die hier entstanden wurden, irgendwo muss ich mal abreagieren. Mir ist das egal. Also dabei kann ich nichts empfinden. Für Reiche habe ich sowieso nichts übrig. Staatsakt für Detlef Carsten Rohwedder. Die Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft in Deutschland nahmen heute in Berlin Abschied vom Präsidenten der Treuhandanstalt, der im 59. Lebensjahr in der Nacht zum 2. April bei einem Terroranschlag der RAF in Düsseldorf ermordet worden war. Abschied von Detlef Rohwedder, dem gebürtigen Thüringer, einem leidenschaftlichen Wegbereiter für die deutsche Einheit. 6.50 Uhr, 10 Minuten, noch bis 7. Stasi. Stasi. Staatssicherheit. Stasi. Stasi. Stasi-Akten. Stasi hat aktive RAF-Terroristen ausgebildet. Christian Klar, Adelheid Schulz, Helmut Pohl, Inge Fied und Henning Beer sollen in Frankfurt an der Oder in NVA-Uniformen auf einem Schießplatz trainiert haben. Im Haus der Demokratie an der Friedrichstraße in Berlin platzte am Nachmittag die jüngste Stasi-Bombe. Die in Berlin erscheinende Wochenzeitung Die Andere, Sprachrohr der Bürgerbewegung in der ehemaligen DDR, veröffentlichte in ihrer neuesten Ausgabe die Liste der, wie es wörtlich heißt, oberen 2000 auf den Gehaltslisten der Stasi. In der Zeitung werden die Namen, die Nummern zur Verschlüsselung und das Gehalt abgedruckt. An erster Stelle erscheint der Stasi-Boss Erich Milke mit einem Jahresgehalt von etwa 80.000 Mark. An zweiter Stelle ein gewisser Jens Neffe, Jahresgehalt rund 72.000 Mark. Dahinter verbirgt sich nach Angaben der Zeitung vermutlich der Spionagechef Markus Wolf. Stasi. Stasi. Staatssicherheit. Stasi-Akte. Stasi-Akte. Die Stasi-Akten. Spärliche Informationen gibt es und dann auch wieder sensationelle Enthüllungen. Und es ist schon unglaublich, aber wahr, wo überall diese Behörde ihre Finger im Spiel hatte. Der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für Stasi-Akten, Joachim Gauck, ist sauer. Und dies zu Recht. Die Tageszeitung Die Welt hatte gestern Material aus seiner Stasi-Akte veröffentlicht. Heute wehrte er sich gegen diese zur Schaustellung. Dass es eine Opferakte ist, ist so deutlich da gar nicht zu lesen, glaube ich. Und das gehört irgendwie dazu. Es gibt wirklich zwei deutlich voneinander zu unterscheidende Arten von Akten. Das sind die Akten, die operativ gegen Personen angelegt wurden und die kooperativ mit anderen zusammen angelegt wurden. Also eine IM-Akte ist etwas völlig anderes als eine OPK-Akte. Herr Gauck, Sie herrschen sozusagen über 170 Kilometer Akten und zwar nicht irgendwelche Akten, es sind Akten der brisantesten Art. Was ist denn davon zu halten, zu sagen, wir vernichten das alles? Wir machen zum einen eine Generalamnestie und zum anderen vernichten wir diese Akten. Wir räumen auf diese Art und Weise mit dem Problem auf. Ja. Es gibt viele Gründe, die Menschen bewegen können, so zu sprechen. Es ist einmal der Überdruss. Es ist zurzeit so ein Überdruss feststellbar, sich mit diesen schmutzigen Themen der Vergangenheit zu befassen. Und je stärker zum Beispiel die wirtschaftlichen Probleme werden, desto größer wird auch der Überdruss, sich nun auch noch damit zu beschäftigen. Aber wir müssen uns einmal vorstellen, was passieren würde, wenn ein Beschuldigter nicht die Möglichkeit hätte, seine Akten zu befragen. Wir wären dann all denen ausgesetzt, die mit ihrem Herrschaftswissen von früher als Stasisten, als Spitzel oder auch einfach als kriminell Interessierte heute Gerüchte in die Welt setzen über jede x-beliebige Person. Ich glaube, dass wir gut beraten sind, die Dinge, die vorhanden sind, auch zu nutzen und eine Generalamnestie jetzt auszurufen für allen und jeden, ohne dass wir schon überhaupt wissen, welche Delikte überhaupt noch verborgen sind in den Akten, halte ich zumindest für voreilig. Herr Löst, die Frau, die Ihnen die Kopien ihrer Stasi-Akten übergeben hat, was meinen Sie, tat sie das aus Geschäftsinteresse oder aus Schuldgefühl? Das war Geldgier, das war ganz deutlich. Es waren zwei Frauen, unabhängig voneinander. Und wie sie vorgegangen sind, erstmal ein bisschen was zu zeigen und ein bisschen was nachzuschieben und dann noch was zu finden, das schien mir doch ganz professionell. Aber Sie sind drauf eingegangen, weil Sie selbst natürlich gerne Ihre Akten lesen wollten. Sonst hätte ich das bis heute nicht gekriegt. Und ich wusste schon, dass ich da in eine Grauzone hineingehe, das ist mir ganz klar. Aber wenn ich offiziell nicht an dieses Material herankomme, dann mache ich es eben auf diesen Weg, habe es auf diesem Weg gemacht, als er sich mir geboten hat. Das heißt, die Originale kennen Sie bis heute nicht? Ich bin dann mit dem, was ich erworben habe, nennen wir es mal so, bin ich zum Bürgerkomitee gegangen an der Runden Ecke in Leipzig und habe gesagt, Damen und Herren, ist denn das echt? Ich kann ja nicht mit Zeug an die Öffentlichkeit gehen, dann ist es gefälscht. Und dann sind sie in ihre Archive gegangen und haben zu ihrem eigenen Erstaunen 31 Aktenordner gefunden, mit je etwa 300 Blatt, was die Stasi über mich angelegt hat. Und dann haben wir gemeinsam in dieses hineingeschaut und haben verglichen und in der Tat, dort ist das und das und das. Also die Originale habe ich dann gesehen. Sie liegen noch wohl verwahrt in Leipzig. Du warst wie die Sonne und ich war wie der Mond. Das klingt zwar ziemlich dämlich, aber es trifft die Sache schon. Wir hatten beide das Gefühl, als kennen wir uns in Ewigkeit. Darin haben wir uns dann verloren und finden kostet Zeit. Bitte geh nicht weg, bitte geh nie wieder weg. Hey, ich hab mich so auf dich gefreut. Ein ganzes Leben lang, auch von sowas du geträumt. Hey, ich hab mich so auf dich gefreut. Hallöchen, hier ist der Ü-Wagen. Ja, wir wollen gerne das Abstimmungsergebnis. Hallo, hallo Bonn, hallo Bonn. Frau Präsidentin. Die Spannung ist riesengroß und ich gebe das Ergebnis jetzt bekannt. Abgegebene Stimmen 660, davon gültige Stimmen 659, für den Antrag Bundesstaatslösung Bonn-Antrag 320 Stimmen, für den Antrag Vollendung der Einheit Deutschlands Berlin-Antrag 337 Stimmen, Enthaltung 2. Die Meldungen. Polizei geht in Hoyerswerda mit Wasserwerfern gegen Rechtsradikale vor. Ich frage mich, jo, was die Neger hier wollen und so. Die haben ja eigentlich gar nichts zu suchen und fertig. Folgende Waffen wurden beschlagnahmt: 5 Schreckschusspistolen, eine Luftdruckpistole, 4 Stichwaffen, eine Stahlkugelschleuder und 5 Totschläger. Es kann nicht angehen, dass die Passanten dermaßen eben provoziert werden, alles drum und dran. Die Ausländer, die provozieren die Leute ja dermaßen, ne? Und dann wundern sie sich eben, wenn eben die Jugendlichen dermaßen reagieren mit ihren Parolen, alles drum und dran, ihre Freunde zur Hilfe holen, ne? Und dann eben dieses Ausländerwohnheim wieder eben belagern, alles drum und dran, ne? Mir geht's was darum. Die ganzen Freunde, die ich habe, ja, die ganzen Massen, die ich habe, die gehen immer davon aus, die Schwarzen nehmen uns Arbeitsplätze weg. Die Schwarzen nehmen uns Berufsplätze weg. Die anderen vielleicht, die jünger sind als ich, so und so, so. Und die anderen nehmen uns die deutschen Frauen weg. Wenn jetzt wirklich was passiert, du stehst ja auch hier und wartest ab, läufst du dann weg oder was? Nö, ich bleibe hier. Ich helfe meinen Freunden, Deutschen. Das heißt, du bist rechts? Ja, von Grund aus rechts. Das heißt, du schlägst dann also auch im Notfall zu? Ja, schlage zu, klar. 5 Uhr. 19 Minuten nach 7, 7 Uhr 19. 4 Uhr und 15 ist es jetzt auf die Sekunde genau. 16 Uhr. 17 Uhr. 18 Uhr. 18.30 Uhr. War es nicht doch ein bisschen zu kalt für die Jahreszeit eigentlich? Nein, im Gegenteil. Wir haben, wenn wir den ganzen Monat als Bilanz sehen, wir haben ja jetzt 2/3 vorbei und sogar noch mehr, 3/4 vorbei. Und der Monat hat immer noch einen Temperaturüberschuss, weil wir die ersten 15 Tage doch deutlich über normal waren. Ich erinnere nur an das vergangene Wochenende, also vor einer Woche. Sehen Sie, das ist das Schöne an der Statistik. 14 Tage frieren Sie, 14 Tage schwitzen Sie und im Mittel ist es dann ein angenehmer Monat. Genau. Okay, danke. Tschüss. Transitraum. Übergang. Radiomontage von Marianne Weil. Mit Tondokumenten aus den Archiven von Deutschlandradio und dem Deutschen Rundfunkarchiv. Mit Ausschnitten aus dem Kabarett Scheibenwischer. Live aus dem Fernsehstudio des Senders Freies Berlin. Mit Dieter Hildebrand und Richard Rogler. Und dem Kabarettprogramm der Distel Wir sind das Letzte. Mit Edgar Harter und Dagmar Jäger. Posaune Albert Mangelsdorf von dem Soloalbum Purity. Ton Jean Chimchak. Regieassistenz Anke Beims. Regie Marianne Weil. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur mit Radio Bremen und dem Saarländischen Rundfunk 2012.